Siebentes Buch, Teil 8 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nach dieser hartnäckigen Seeschlacht, in welcher von beiden Seiten viele Schiffe und Mannschaft zugrunde gingen, sammelten die Syrakusier und ihre Verbündeten als Sieger die Schiffstrümmer und die Toten, fuhren nach der Stadt zurück und errichteten ein Siegeszeichen. Wegen der Größe des sie umdrängenden Unglücks dachten die Athener nicht einmal daran, die Auslieferung ihrer Toten und ihrer Schiffstrümmer nachzusuchen, sondern fassten den Entschluss, noch in dieser Nacht abzuziehen. Demosthenes aber wandte sich an Nicias und tat den Vorschlag, man sollte die noch übrigen Schiffe bemannen und womöglich mit Tagesanbruch die Ausfahrt erzwingen. Er behauptete, sie hätten noch mehr brauchbare Schiffe übrig als die Feinde, denn die Athener hatten noch etwa 60, die Feinde aber weniger als 50 gerettet. Nicias trat seiner Meinung bei. Als sie aber die Schiffe bemannen wollten, so wollten ihre Seeleute, bestürzt durch die Niederlage und an der Möglichkeit des Sieges verzweifelnd, die Schiffe nicht wieder besteigen. So vereinigten sich nun alle in dem Gedanken, zu Lande abzuziehen. Der Syrakusier Hermokrates aber vermutete ihre Absicht, und da es ihm gefährlich dünkte, daß ein so großes Heer zu Lande sich zurückziehen und irgendwo in Sizilien eine Stellung nehmen und den Angriff gegen sie erneuern sollte, so wandte er sich an die Obrigkeiten und trug ihnen vor, daß man die Athener nicht so ruhig bei Nacht abziehen lassen solle. Dabei entwickelte er ihnen auch seine weitere Ansicht, dass vielmehr die Syrakusier mit gesamter Macht und ihren Verbündeten ausziehen, die Wege verbauen und die Engpässe besetzen und sperren sollten. Sie waren gleichfalls dieser Meinung, und man fand für gut, die Sache auszuführen. Jedoch meinten sie, dass ihre Leute, die froh wären, von der großen Seeschlacht eben erst sich erholen zu dürfen, zumal da jetzt ein Festtag sei, denn man opferte gerade an diesem Tage dem Herkules, ihnen schwerlich Folge leisten würden, denn die meisten seien aus Freude über den Sieg mit Trinkgelagen am Feste beschäftigt, und sie glaubten, alles eher durchzusetzen, als jene zu bereden, die Waffen zu ergreifen und in diesem Augenblicke auszuziehen. Da nun in diesem Betrachte den Obrigkeiten der Stadt die Sache unausführbar schien und Hermokrates sie nicht weiter für sich zu stimmen vermochte, ersann er sofort folgende List, weil er befürchtete, die Athener möchten in der Stille in dieser Nacht über die schwierigsten Punkte hinauskommen und einen Vorsprung gewinnen, so schickte er einige seiner Vertrauten in Begleitung von Reitern, als es dunkel wurde, zum athenischen Lager hin. Diese ritten so nahe, dass man sie verstehen konnte, herzu, und da es gewisse Leute gab, die dem Nicias aus der Stadt Botschaft zutrugen, so stellten sie sich, als ob sie Freunde der Athener wären, riefen einige herbei und baten sie, dem Nicias zu sagen, er solle in dieser Nacht mit seinem Heere nicht abziehen. Da die Syrakusier die Wege besetzt halten, sondern in Ruhe seine Anstalten treffen und dann bei Tage abziehen. Nach dieser Mitteilung begaben sie sich weg, und die, welche es vernommen, hinterbrachten solches den Feldherrn der Athener. Auf diese Botschaft verweilten jene die Nacht hindurch, weil sie keine Täuschung dabei ahnten. Und weil sie auch jetzt noch nicht sogleich zum Aufbruche kamen, so beschlossen sie, auch noch den folgenden Tag zu warten, damit die Soldaten das für ihren Gebrauch dienlichste Geräte, so gut es tunlich wäre, zusammenpacken und mit Zurücklassung alles Übrigen nur das zur Pflege des Körpers Notwendige mitnehmen und dann aufbrechen möchten. So zogen die Syrakusier und Gylippus mit ihren Landtruppen aus, kamen ihnen zuvor, sperrten durch Verhaue die Wege, wo die Athener wahrscheinlich durchziehen mussten, besetzten die Furten der Bäche und Flüsse und stellten sich, wo sie es für gut fanden, auf, um das Heer zu empfangen und ihm den Weg zu versperren. Mit ihren Schiffen aber segelten sie heran und zogen die Schiffe der Athener vom Strande herab, denn nur wenige hatten die Athener selbst ihrem Plane gemäß verbrennen können. Die übrigen nahmen sie, ohne dass es jemand hinderte, in aller Ruhe ans Schlepptau und brachten sie in die Stadt. Hierauf, als Nicias und Demosthenes alles hinlänglich vorbereitet glaubten, brachen auch sie mit ihrem Heere endlich am dritten Tage nach der Seeschlacht auf. Es war dies ein kläglicher Auftritt, nicht bloß in der einen Hinsicht, weil sie sich nach dem Verluste ihrer sämtlichen Schiffe zurückzogen und anstatt jener glänzenden Hoffnungen nunmehr ihr eigenes und ihres Vaterlandes Dasein in Gefahr schwebte, sondern es ereigneten sich auch bei dem Auszuge aus dem Lager für Auge und Herz überall die erschütterndsten Szenen. Denn da die Toten noch unbegraben waren, so fühlte sich jeder, der etwa einen seiner Angehörigen daliegen sah, von Schmerz und Grauen durchdrungen. Und die Lebenden, welche verwundet und krank zurückgelassen wurden, erschienen den Überlebenden noch weit bejammernswürdiger als die Toten und waren auch unglücklicher als die Umgekommenen, denn sie setzten jene in die bangste Verlegenheit, indem sie zum Flehen und Wehklagen ihre Zuflucht nahmen und baten, sie doch mitzunehmen und, wo sie einen Bekannten oder Angehörigen erblickten, ihn jedes Mal anriefen und sich an die abziehenden Zeltgenossen anklammerten oder ihnen folgten, soweit sie konnten, und wenn dann die Kräfte ihres Körpers sie verließen, unter vielen Beschwörungen und Jammergeschrei liegen blieben. So war das Heer voll Tränen und banger Empfindungen, so daß ihm der Aufbruch, wiewohl aus Feindes Lande, schwer fiel, obschon sie ein mehr als beweinenswertes Ungemach, teils bereits erduldet, teils von der dunklen Zukunft noch zu fürchten hatten. Bei dieser Niedergeschlagenheit machten sie auch sich selbst viele Vorwürfe, denn sie hatten ganz das Ansehen fliehender Haufen aus einer erstürmten und zwar nicht unbedeutenden Stadt, da die ganze fortziehende Masse nicht weniger als 40.000 Mann stark war. Und von diesen trugen nicht allein die andern Truppen alles Brauchbare, was jeder zu tragen vermochte, mit sich, sondern es schleppten auch die schwer Bewaffneten und die Reiter gegen ihre Gewohnheit nebst ihren Rüstungen selbst ihre Lebensmittel mit sich, zum Teil aus Mangel an Trossknechten, zum Teil aus Misstrauen gegen dieselben. Denn die meisten waren teils schon früher, teils eben jetzt zu dem Feinde übergegangen. Doch auch, was sie so mitnahmen, war nicht hinreichend, denn man hatte kein Brot mehr im Lager. Allein das übrige Elend, wiewohl es sonst bei gleicher Teilnahme an den Drangsalen, welche vielen zustoßen, erträglicher wird, wurde darum doch unter den jetzigen Umständen nicht leichter genommen, zumal da man von so glänzenden und stolzen Hoffnungen bei dem Anfange des Unternehmens zu einem so demütigenden Ausgange herabgesunken war. denn es war dies der gewaltigste Glückswechsel, den je ein hellenisches Heer erlitt, da sie, ausgezogen, um andere zu unterjochen, dagegen nun abziehen und selbst vielmehr fürchten mussten, dasselbe Schicksal zu erleiden, da sie statt der frohen Wünsche und Kriegsgesänge, unter welchen sie ausgelaufen waren, nun bei dem Aufbruche entgegengesetzte Laute hören mussten, da sie aus Seeleuten zu einem Landheere geworden, nicht mehr dem Meereskampfe, sondern Landgefechten vertrauend, ihren Zug antraten. Doch erschien ihnen gegen die Größe der noch ferner sie bedrohenden Gefahr alles dies noch erträglich. Als Nisias das Heer so entmutigt und ganz verändert sah, so ging er durch die Reihen, um dasselbe, so gut es unter diesen Umständen möglich war, aufzumuntern und zu trösten, und erhob, so wie er zu einem nach dem andern hintrat, seine Stimme aus Eifer immer stärker, da er auch so weit als möglich sich hörbar machen und wirken wollte. Auch in unserer jetzigen Lage, ihr Athener und Bundesgenossen, dürfen wir noch Hoffnung fassen. Manche haben sich ja schon aus einer schlimmeren Lage als diese ist gerettet. Auch machet euch selbst nicht allzu viel Vorwürfe wegen eurer Unfälle und des unverdienten Missgeschickes, das euch jetzt trifft. Befinde ich mich doch selbst nicht besser und kräftiger als irgendeiner unter euch, da ihr ja sehet, in welchen Zustand mich meine Krankheit versetzt hat. Und wiewohl ich in meinem Privatleben und sonst so sehr als irgend jemand vom Glücke begünstigt schien, schwebe ich doch jetzt in derselben Gefahr wie die Geringsten. Ob ich schon die herkömmlichen Pflichten gegen die Götter in hohem Grade erfüllt und immer gerecht und vorwurfsfrei gegen die Menschen mich betragen habe. Übrigens ist eben dieses der Grund, warum ich mit kühnerem Vertrauen in die Zukunft blicke und mich durch die Unfälle nicht, wie sie es verdienten, in der Tat erschüttern lasse. Vielleicht mögen diese auch bald zu Ende gehen, denn den Feinden ist Glück genug widerfahren, und wenn unser Kriegszug irgendeiner Gottheit Missgunst erregt hat, so sind wir bereits hinlänglich dafür gezüchtigt, haben doch wohl auch schon andere Einfälle in fremdes Land gewagt und, da ein solches Unternehmen etwas Menschliches war, auch nur Erträgliches erlitten. Wir dürfen also mit Grund hoffen, dass wir von den Göttern nun milder werden behandelt werden, da wir jetzt mehr ihr Mitleid als ihre Missgunst verdienen. Blickt auf euch selbst, wie ihr so gut geharnischt, so zahlreich und in geschlossenen Gliedern einherzieht, und lasset euch daher nicht allzu sehr entmutigen. Bedenket vielmehr, dass, wo ihr eine Stellung nehmet, ihr sogleich eine Stadt bildet und dass keine andere Stadt in Sizilien so leicht euren Angriff auszuhalten oder, wenn ihr euch irgendwo festgesetzt habt, euch zu verdrängen vermöchte. Ihr selbst müsset dafür sorgen, dass euer Zug sicher und in guter Ordnung vor sich gehe, und haltet euch überzeugt, dass jedem der Punkt, wo er zu fechten genötigt wird, wenn er siegt, statt einer Heimat und Festung sein werde. Übrigens werden wir ohne Unterschied Tag und Nacht schleunig weiterziehen müssen, denn wir haben nur einen kleinen Vorrat von Lebensmitteln, und haben wir einmal ein befreundetes Gebiet der Sikuler erreicht, welche aus Furcht vor den Syrakusiern uns noch treu sind, so dürft ihr glauben, dass ihr bereits in Sicherheit seid. Es sind auch Boten an sie vorausgesandt mit der Weisung, uns entgegenzuziehen und weitere Lebensmittel mitzubringen. Überhaupt aber wisset, Kriegsmänner, dass ihr jetzt gezwungen seid, euch tapfer zu halten, da kein Ort in der Nähe ist, wohin ihr durch feige Flucht euch retten könntet, und dass, wenn ihr jetzt durch die Feinde euch durchschlaget, ihr alle es erreichen werdet, das wiederzusehen, wornach euer Herz sich sehnt, und dass ihr, Athener, die große, wenn schon gesunkene Macht eurer Vaterstaat wieder aufrichten werdet. Denn Männer sind es und nicht Mauern oder menschenleere Schiffe, die eine Stadt ausmachen. Unter solchen Ermunterungsreden besichtigte Nisias das Heer, indem er längs demselben hinging und wo er die Leute zerstreut oder außer der Ordnung gehen sah, rief er sie zusammen und stellte sie in die Reihe. Dasselbe tat Demosthenes mit den Seinigen, indem er ähnliche Ermahnungen an sie richtete. Sie zogen aber im länglichten Vierecke einher, voran die Abteilung des Nisias und hinten die des Demosthenes. Die Packträger und den zahlreichen Tross nahmen die schwer Bewaffneten in die Mitte. Als sie an die Furt des Flusses Anapus kamen, fanden sie daselbst eine Abteilung von Syrakusiern und deren Verbündeten. Diese wurden von ihnen geworfen, und so bemächtigten sie sich des Übergangs und zogen weiter. Die Syrakusier aber beunruhigten sie mit ihrer Reiterei, welche zur Seite heransprengte, und mit ihren leichten Truppen, welche Speere schleuderten. An diesem Tage gingen die Athener etwa 40 Stadien weit und lagerten sich die Nacht über an einem Hügel im Freien. Am folgenden Tage brachen sie früher auf, rückten etwa 20 Stadien weit vorwärts und stiegen dann in eine ebene Gegend herab, wo sie ein Lager schlugen, in der Absicht, aus den Häusern, da die Gegend bewohnt war, einige Lebensmittel zu holen und von dort Wasser mitzunehmen. Denn weiter vorwärts auf der Straße, wo sie hinwollten, hatte man viele Stadien weit nicht Wasser genug. Indessen kamen ihnen die Syrakusier voran und verbauten ihnen einen vorwärts liegenden Pass. Es war nämlich ein fester Hügel von Natur und auf beiden Seiten desselben eine abschüssige Vertiefung. Man nannte es den Akräischen Felsberg. Am folgenden Tage rückten die Athener weiter, und die Reiter und Speerschützen der Syrakusier und ihrer Bundesgenossen, die beide sehr zahlreich waren, sperrten ihnen den Weg, indem sie ansprengten und Lanzen schleuderten. Die Athener kämpften geraume Zeit, zogen alsdann zu ihrem vorigen Lagerplatze zurück, fanden aber dort ihre Bedürfnisse nicht wie zuvor, denn sie konnten sich der Reiterei wegen nicht von dort entfernen. Morgens frühe brachen sie wieder auf und wollten sich den Weg zu dem befestigten Hügel mit Gewalt öffnen. Da fanden sie sich gegenüber, jenseits der Verschanzung, das Fußvolk in Schlachtordnung in ziemlich dichten Scharen, weil der Raum enge war, aufgestellt. Die Athener rückten an und wollten die Verschanzung erstürmen. Und da sie von dem abschüssigen Hügel aus von vielen Pfeilschüssen, welche von der Anhöhe aus umso leichter trafen, verwundet wurden und daher nicht durchdringen konnten, so zogen sie sich wieder zurück und rasteten. Zufälligerweise traten auch einige Donnerschläge und Regengüsse ein, wie dies zu geschehen pflegt, wenn das Jahr sich zum Spätsommer hinneigt. Dadurch wurden die Athener noch viel mutloser und glaubten, dass auch dies alles auf ihren Untergang hindeute. Während sie noch ausruhten, sandte Gylippos und die Syrakusier eine Heeresabteilung aus, um sie auch im Rücken da, wo sie zuvor hergekommen waren, durch Verschanzungen einzuschließen. Dagegen schickten auch sie einige Mannschaft von den ihrigen aus und verhinderten dies. Hierauf zogen sich die Athener mit dem gesamten Heere mehr gegen das ebene Land und verweilten dort die Nacht hindurch. Als sie am folgenden Tage wieder vorrückten, so drangen die Syrakusier rings von allen Seiten auf sie ein und verwundeten viele, und wenn die Athener gegen sie vordringen wollten, so wichen sie zurück. Zogen sich aber die Athener zurück, so gingen jene wieder auf sie los und fielen besonders den Nachtrab an, um etwa durch die Besiegung kleiner Abteilungen das ganze Heer in Verwirrung zu bringen. Auf diese Weise leisteten die Athener geraume Zeit Widerstand, und nachdem sie 5 oder 6 Stadien vorwärts gezogen, machten sie in der Ebene Halt, um zu rasten. Auch die Syrakusier entfernten sich jetzt von ihnen in ihr eigenes Lager. In der Nacht, als Demosthenes und Nicias den schlimmen Zustand des Heeres erwogen, dem es bereits an allem Notwendigen gebrach und von welchem viele durch die zahlreichen feindlichen Angriffe verwundet waren, beschlossen sie, so viele Feuer als möglich anzuzünden und dann das Heer, aber nicht mehr auf demselben Wege, wie sie vorher im Sinne gehabt, sondern nach der entgegengesetzten Richtung, nicht wo die Syrakusier ihnen auflauerten, nach dem Meere zu wegzuführen. So war nun der Zug des Heeres durchaus nicht mehr nach Catana gerichtet, sondern nach der anderen Seite Siziliens, gegen Kamarina und Gela und die hellenischen und nicht-hellenischen Städte dieser Gegend. Wirklich zogen sie nun nach Anzündung vieler Feuer bei Nacht ab, und wie es bei allen, zumal bei sehr großen Heermassen zu gehen pflegt, dass Furcht und leere Schrecken sich unter ihnen verbreiten, so wurden auch sie, besonders da sie bei Nacht durch feindes Land und von den nicht ferne stehenden Feinden wegzogen, von verwirrter Angst befallen. Der Heerhaufen des Nicias blieb nun zwar gemäß seinen Befehlen beisammen und gewann einen großen Vorsprung, aber von dem des Demosthenes zerstreute sich etwa mehr als die Hälfte und zog in großer Unordnung weiter. Mit Anbruch der Morgenröte kamen sie jedoch am Meere an und schlugen die sogenannte Hellorische Straße ein, um, wenn sie den Fluss Zakyparis erreicht hätten, längs dem Ufer desselben in das Binnenland zu rücken, denn sie hofften, die Sikuler, an welche sie Boten gesendet, dort zu treffen. Als sie aber an dem Flusse ankamen, fanden sie auch dort einen syrakusischen Wachposten, welcher die Furt mit Mauern und Pfahlwerk sperren wollte. Sie überwältigten denselben, gingen über den Fluss und zogen sofort zu einem anderen Flusse, Erineus, denn dorthin rieten ihnen die Wegweiser zu ziehen. Indessen machten die Syrakusier und ihre Verbündeten, als es Tag wurde und sie den Abzug der Athener wahrnahmen, dem Gylippus größtenteils Vorwürfe, dass er absichtlich die Athener hätte entwischen lassen. Sie setzten ihnen also eiligst nach in der Richtung, in welcher jene, wie sie leicht erfahren konnten, gezogen waren, und holten sie um die Zeit des ersten Mahles ein. Sobald sie nun den Truppen des Demosthenes, welche weit zurück waren und sich wegen der Verwirrung jener Nacht langsamer und ungeordneter bewegten, nahe kamen, so fielen sie sogleich über sie her und begannen den Kampf. Die syrakusische Reiterei schloss sie, da sie von den übrigen abgesondert waren, umso leichter ein und trieb sie auf einen Punkt zusammen. Des Nicias Heer war um 50 Stadien voraus und entfernt, denn er hatte seine Leute rascher geführt, in der Überzeugung, dass in einer solchen Lage nicht freiwilliges Standhalten und Fechten, sondern der schnellste letzte Rückzug, wobei man nur kämpfe, soweit man dazu gezwungen werde, Rettung bringen könne. Demosthenes hatte freilich auch meist ununterbrochene Anstrengungen mehr als jener ausgestanden, weil er auf dem Rückzuge die Hinterhut hatte und die Feinde immer zuerst auf ihn eindrangen. Und da er jetzt sah, dass die Syrakusier ihm nachsetzten, so war er nicht sowohl damit beschäftigt, weiter zu rücken, als sein Heer zum Treffen zu ordnen, bis über dem Verweilen jene ihn umzingelt hatten. Da befiel ihn selbst und mit ihm die Athener große Bestürzung, denn sie waren in einen Platz eingekeilt, der rings von einer kleinen Mauer umgeben war und von beiden Seiten Ausgänge und ziemlich viele Ölbäume hatte. Hier wurden sie umstellt und beschossen. Die Syrakusier hatten guten Grund, solche Überfälle und keine förmliche Treffen mit Handgemenge anzuwenden, denn entscheidende Kämpfe gegen verzweifelte Männer konnten nicht sowohl ihnen als den Athenern günstig ausfallen. Zugleich wollten sie, da der glückliche Erfolg bereits entschieden war, ihre Leute schonen und in keinem Falle vorher aufopfern, da sie hoffen konnten, dessen ungeachtet auf diese Weise die Feinde zu erschöpfen und gefangen zu nehmen. Nachdem sie nun den ganzen Tag über die Athener und ihre Kampfgenossen von allen Seiten beschossen hatten und sahen, dass durch Wunden und andere Leiden ihre Not hoch genug gestiegen war, so ließen Gylippos und die Syrakusier nebst ihren Verbündeten vorerst durch den Herold kundtun, die Bewohner der Insel könnten, wenn sie wollten, unter der Bedingung, ihre Freiheit zu behalten, zu ihnen übergehen. Da traten die Truppen einiger wenigen Städte zu ihnen über. Hierauf wurde auch mit allen übrigen unter Demosthenes stehenden Truppen ein Vergleich beschlossen, dass sie ihre Waffen abliefern sollten, unter der Bedingung, dass keiner gewaltsamerweise oder im Kerker oder durch Entziehung der unentbehrlichsten Nahrung getötet wurde. So ergaben sich alle 6.000 an der Zahl. Auch mussten sie alles Geld, was sie hatten, abgeben und in umgekehrte Schilde werfen, womit 4 Schilde angefüllt wurden. Diese brachte man sogleich nach der Stadt. Nicias aber und seine Leute kamen an demselben Tage zum Flusse Erineus, wo er übersetzte und sein Heer auf einer Anhöhe sich lagern ließ. Die Syrakusier holten ihn am folgenden Tage ein, taten ihm kund, dass die Schar unter Demosthenes sich ergeben habe und forderten ihn auf, dasselbe zu tun. Er glaubte ihnen nicht und bedung sich aus, einen Reiter aussenden zu dürfen, um Kunde einzuziehen. Als dieser zurückkam und die Übergabe meldete, so ließ Nicias dem Gylippos und den Syrakusiern durch einen Herold sagen, er sei bereit, im Namen der Athener einen Vertrag abzuschließen unter der Bedingung, dass den Syrakusiern alle aufgewendeten Kriegskosten ersetzt wurden und er dagegen mit seinem Heere frei abziehen dürfe. Bis das Geld bezahlt wäre, wolle er athenische Geisel stellen, je einen Mann für ein Talent. Die Syrakusier aber und Gylippos nahmen diese Vorschläge nicht an, sondern griffen auch sie an, umringten sie von allen Seiten und beschossen sie bis gegen Abend. Auch diese waren wegen Mangels an Brot und anderen Bedürfnissen in einer schlimmen Lage. Dennoch beschlossen sie, die Stille der Nacht abzuwarten und dann weiterzuziehen. Sie rüsteten sich auch schon zum Aufbruche. Als dies die Syrakusier wahrnahmen, erhoben sie den Schlachtgesang. Als die Athener merkten, dass sie entdeckt seien, legten sie die Waffen wieder ab, bis auf etwa 300 Mann. Diese drängten sich mit Gewalt durch die feindlichen Posten und gingen während der Nacht, wohin sie den Weg offen fanden. Nisias ließ, als es Tag ward, sein Heer aufbrechen, die Syrakusier aber, nebst ihren Verbündeten, setzten ihm wieder auf dieselbe Weise von allen Seiten durch Pfeilschüsse und Speerwürfe zu. Die Athener eilten zum Flusse Asinaros, teils, weil sie allerwärts durch die Angriffe der zahlreichen Reiterei und des übrigen Heerhaufens sich bedrängt sahen und Erleichterung ihres Loses hofften, wenn sie über den Fluss gegangen wären, teils wegen Erschöpfung und aus Begierde, den Durst zu löschen. Als sie denselben erreicht hatten, stürzten sie sich in wilder Unordnung hinein. Jeder wollte zuerst hinüberkommen, während die nachdrängenden Feinde ihnen schon den Übergang erschwerten. Denn da die Athener bereits in dichtem Gedränge vorwärts zu gehen genötigt waren, fielen sie einer über den andern und traten einander zu Boden mitsamt den Speeren und der Rüstung, und einige kamen sogleich um, andere verwickelten sich darein und wurden vom Strome auf das andere Ufer abwärts fortgerissen. Die Syrakusier drangen herbei und schossen, da das Ufer abschüssig war, von oben herab auf die Athener, welche in Masse mit Begierde tranken und in dem tiefen Flussbette einander selbst in Unordnung brachten. Die Peloponnesier stiegen ihnen nachsetzend auch in den Fluss hinab und töteten vornehmlich die im Flusse waren. Dadurch wurde das Wasser alsbald verunreinigt, gleichwohl wurde es mit Schlamm und Blut vermischt, getrunken, und die meisten stritten sich darum. Endlich, als bereits viele Leichname übereinander im Strome lagen und das Heer, teils um den Fluss, teils, wenn auch einige entrannen, durch die Reiterei großen Verlust erlitt, so ergab sich Nisias dem Gylippus, welchem er mehr als den Syrakusiern vertraute. Er erklärte dabei, jener und die Lacedämonier möchten nach Gefallen über seine Person verfügen, aber das Morden der übrigen Krieger sollte aufhören. Gylippus befahl, die Athener lebendig aufzufangen. Sie brachten nun auch den Überrest, diejenigen ausgenommen, welche sie versteckten, deren Zahl groß war, lebend zusammen. Gegen die 300, welche sich bei Nacht durch die Wachposten durchgeschlagen hatten, wurden Leute auf Verfolgung ausgeschickt, und auch sie wurden eingebracht. Die Truppen übrigens, welche man so für den Staat zusammentrieb, waren zusammen nicht sehr zahlreich, desto mehrere wurden heimlich weggeschafft und in ganz Sizilien verbreitet, da sie nicht zufolge eines Vertrags, wie die Leute des Demosthenes, gefangen wurden. Nicht gering war auch die Zahl der Umgekommenen, denn sehr groß, wie sonst nie in den Gefechten dieses sizilischen Krieges, war damals das Blutvergießen gewesen. Auch bei den übrigen Angriffen, die während des Zuges häufig erfolgten, waren nicht wenige gefallen. Doch waren auch viele entkommen, teils sogleich damals, teils solche, die, nachdem sie zu Sklaven gemacht worden, später entsprangen. Diese fanden in Catana einen Zufluchtsort. Es zogen sich nun die Syrakusier und ihre Verbündeten auf einen Punkt zusammen, nahmen die Gefangenen, so viele sie habhaft werden konnten, nebst ihren Rüstungen mit und gingen in die Stadt zurück. Die übrigen Gefangenen von den Athenern und deren Verbündeten, welche sie in ihrer Gewalt hatten, brachten sie in die Steingruben, weil sie diese für den sichersten Verwahrungsort hielten. Nisias aber und Demosthenes wurden gegen den Willen des Gylippus hingerichtet, denn dieser hatte sich's als einen rühmlichen Kampfpreis gedacht, nebst den andern auch die Feldherren, die gegen ihn befehligt, den Lacedämoniern zuzuführen. Es fügte sich aber, daß der eine derselben, Demosthenes, ihr gefährlichster Feind war, wegen seiner Unternehmung auf der Insel und zu Pylos, der andere aber in eben der Hinsicht ihnen viele Ergebenheit bewiesen hatte. Denn Nicias, indem er die Athener zum Friedensschlusse bewog, hatte sich eifrig für die Loslassung der lacedämonischen Gefangenen von der Insel bemüht. Daher waren ihm auch die Lacedämonier gewogen. Und dies war auch der Hauptgrund, warum er sich vertrauensvoll dem Gylippus übergeben hatte. Dagegen wussten einige Syrakusier, zum Teil aus Furcht, weil sie, wie oben gemeldet, mit ihm unter Handlungen gepflogen hatten, er möchte im peinlichen Verhöre wegen solcher Dinge ihnen unter diesen glücklichen Erfolgen unangenehme Störungen veranlassen, andere aber und besonders die Korinther, damit er nicht als reicher Mann gewisse Leute durch Geld gewinnen und so entwischen und später neue Unternehmungen gegen sie anstiften möchte, die Bundesgenossen für sich zu stimmen und bewirkten so seine Hinrichtung. Aus dieser oder einer ähnlichen und verwandten Ursache musste er den Tod erleiden, wiewohl er ein so trauriges Schicksal bei seiner der Tugend ganz angemessenen, streng gesetzlichen Handlungsweise unter allen Griechen meines Zeitalters am wenigsten verdient hatte. Die in den Steinbrüchen befindlichen Gefangenen behandelten die Syrakusier in der ersten Zeit mit Härte. Da ihrer an einem so tiefen Orte viele waren, so wurden ihnen die Sonnenstrahlen und dabei noch die erstickende Luft sehr lästig, weil sie nicht unter Dach sich befanden, und dagegen zogen ihnen die auf die heißen Tage folgenden kühlen Herbstnächte der Abwechslung wegen neue Krankheitszufälle zu. Da sie auch wegen des engen Raumes alles an demselben Orte verrichteten und noch dazu die Leichname derer aufeinander aufgeschichtet dalagen, welche an den Wunden oder wegen des Luftwechsels oder ähnlicher Ursachen starben. Der üble Geruch war unerträglich und sie wurden zugleich durch Hunger und Durst gequält, denn man gab jedem 8 Monate lang täglich nur 1 Kotyle Wassers und 2 Kotylen Getreide, und auch sonst mussten sie alle möglichen Drangsale erfahren, wie sie von dem Aufenthalte an einem solchen Orte zu erwarten sind. So lebten sie etwa 70 Tage beisammen. Dann verkaufte man die übrigen, ausgenommen die Athener und die sizilischen und italischen Griechen, welche den Kriegszug mitgemacht hatten. Im Ganzen betrug die Zahl der Gefangenen, welche man freilich nicht mit Genauigkeit bestimmen kann, doch nicht weniger als 7000. So fügte es sich, dass dies wenigstens nach meiner Ansicht das wichtigste Ereignis war, welches Griechen betraf, in diesem Kriege sowohl als unter allen, die uns in der griechischen Geschichte bekannt geworden sind. Es war für die Sieger das glänzendste und für die Besiegten das jammervollste, denn diese erlitten in jeder Hinsicht eine vollständige Niederlage und ihre Verluste waren in keinem Teile unbedeutend. Landheer und Flotte und alles wurde, wie man zu sagen pflegt, von Grund aus vertilgt. Nur wenige von so vielen kamen in die Heimat zurück. Dieses waren die Ereignisse in Sizilien. Ende von 7. Buch.